Der Netzmann von Michael Esser. 1994 digitalisierten Wissenschaftler im Auftrag der National Library of Medicine in den Vereinigten Staaten von Amerika zum ersten Mal den Leichnam eines Menschen. Der tiefgefrorene Körper eines Mannes wurde in 1 mm dünne Scheiben zerschnitten. Eine feinere Unterteilung war mit der zur Verfügung stehenden Technik nicht möglich. Die gewonnenen Daten wurden für wissenschaftliche Forschungen zur Verfügung gestellt. Die Schnitte durch den Leichnam waren jedoch sehr grob. Das neuronale Netz des Gehirns wurde größtenteils zerstört. Eine Tragödie, wie führende Neurologen behaupteten. Dieser erste digitalisierte menschliche Körper gehörte einem Mörder. Alle Details, die ihn zu seiner Tat verleitet hatten, waren in seinem Gehirn gespeichert. Durch die Zerstörung des neuronalen Netzes gingen sie verloren. 19. Juni. Meine kleine Lorraine. Heute ist dein 6. Geburtstag. Du kämst bald in die Schule und das Leben würde sich verändern. Neue Pflichten, die regelmäßig eingehalten werden müssen. Du lernst lesen, schreiben und rechnen und beginnst andere Fragen zu stellen. Ein großer Schritt in die Welt der Erwachsenen. Ein sehr großer. Und gleichzeitig würdest du in deiner Welt bleiben. Ein Kind mit einem aufmerksamen, wachen Verstand, in dem sich deine Persönlichkeit entwickelt. Dein Schicksal wird um einen weiteren Schritt festgelegt. Wirst du eine Pianistin? Eine Mutter? Eine Wissenschaftlerin? Eine Verkäuferin oder eine Sportlerin? Ich könnte zusehen, wie es passiert. Meine kleine Lorraine, ich wünschte, du wärst hier. Sehen Sie's? Sie gedeihen doch prächtig. Bis zu diesem Punkt hier, dann ist Schluss. Die komplexeren Wesen sterben aus. Mehr gibt die Maschine nicht her. Über dieses Problem haben wir schon einmal gesprochen. Ich brauche mehr Rechenleistung, sonst sterben Sie gleich wieder aus. Was sagten Sie? Weshalb ich Sie sprechen wollte, Dr. Friedman. Dr. Smith. Ich wollte, dass Sie sich das ansehen. Ich würde mit Planet 2 gerne auf die Amazon. Unmöglich, Dr. Smith. Sie haben uns schon einmal viel Ärger mit Ihren Experimenten gemacht. Damals waren eine Menge Leute dafür, Sie ins Gefängnis zu bringen. Andere sagten, wir sollten froh darüber sein, dass sie das angestellt haben. Dadurch seien Lücken im Sicherheitssystem sichtbar geworden, von denen bis dahin niemand eine Ahnung hatte. Diese Leute haben sich durchgesetzt. Fragen Sie die, wenn Sie Hilfe brauchen. Außerdem hat Dr. Jacobs die Amazon. Danke, Dr. Friedman. Vielen Dank. We've just played 15 minutes of commercial-free music. Ja, Dr. Jacobs, darf ich mich zu Ihnen setzen? Ja, gern. Woran arbeiten Sie gerade? Ich rekonstruiere das neuronale Netz eines Toten. Das Gehirn? Das neuronale Netz seines Gehirns. Das Gehirn habe ich schon. Hm. Sie arbeiten an dem toten Datenmann. Mhm. So kann man es auch nennen. Sicher sehr rechenintensiv. Hm? Sehr. Aber es geht. Ich arbeite auf der Amazon. Tatsächlich? Hm? Sie glückliche. Ja, glücklich macht das nicht unbedingt. Und wie sind Sie da rangekommen? Oh? Sie interessieren sich für die Amazon? Ich möchte wissen, wie Sie da rangekommen sind. Soft Arc Development. Mhm. Sie bezahlen es, damit ich dieses Gehirn rekonstruiere. Ich teste dabei Ihre neue Software. Wie lange rechnet die Maschine für Sie? Bis es fertig ist. Tag und Nacht? Nein, nachts schlafe ich. Und der Rechner? Ich muss die Prozesse beobachten. Nachts ist die Amazon nicht in Betrieb? Nein, wozu brauchen Sie sie? Wie kommen Sie darauf, dass ich sie brauche? Ja, sie bekamen so einen gierigen Blick. Ja? Mhm. Woher wissen Sie, dass er nicht Ihnen galt? Das sieht anders aus, Doktor. Verraten Sie mir, wozu Sie die Maschine brauchen? Das ist kompliziert. Ja, das dachte ich mir. Verraten Sie es mir trotzdem? Was ist? Heulen! Wir sind verloren. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Nicht heulen. Bitte nicht heulen. Keine Heuler. Bloß keine Heuler. Morphen! Morphen! Morphen! Morphen! Hier war kein Teich! So klingt kein Teich! Das ist kein Teich! Künstliches Leben. Ich habe darüber gelesen. Klang ein bisschen wie Science Fiction. Science Fiction handelt von heute. Die Evolution auf Planet 2 läuft, wenn Rechenzeit vorhanden ist. Fehlt sie, beginnt die Eiszeit. Und die Amazon wäre ein endloser Sommer für das Leben auf Planet 2? Genau. Das Erstaunlichste an den Simulationen ist, dass sich jedes Mal Parasiten bilden, wenn eine Lebensform optimal an die Umgebung angepasst ist. Ganz automatisch. Als sei es dem Leben zu langweilig im paradiesischen, aber ereignislosen Zustand. Ist das der Trick, mit dem Gott uns erschaffen hat? Weiß ich nicht, kann sein. Auf Planet 2 läuft es so ab. Ich habe keine Parasiten hineinprogrammiert. Sie entstehen von selbst und erzeugen den notwendigen Anpassungsdruck für neue Lebensformen. Aber es läuft eben nur so lange, die Rechenzeit reicht. Die Amazon wäre das Paradies. Sie wäre die Mutter. Was? Bitte? Die Lebensspenderin. Die Sonne, das Wetter, alles. Wie komplex ist das? Keine Grenzen. Mit jeder Lebensform entsteht eine neue Nische. Jede neue Nische ist ein Biotop für eine weitere Lebensform. Die schafft wieder eine Nische. Es geht immer weiter. Es erschafft eine eigene Welt. Dr. Friedman nennt sie Jesus. Jesus für einen Tag. Oh, bitte. Dr. Friedman ist da wenig objektiv. Sie kann mich nicht leiden. Was haben Sie ihr getan? Ich habe Dr. Friedman überhaupt nichts getan. Es ist etwas anderes. Erzählen Sie es mir. Es ist kompliziert. Dachte ich mir. Verraten Sie es trotzdem? Vielleicht. Ich würde gerne Ihre Arbeit sehen. Die Amazon. Ihre Arbeit. 21. Juni. Liebe Lorraine. Ich fange wieder mit Dummheiten an. Ein Mann und ich habe ihm erlaubt, meinen schnellen Computer zu benutzen, weil mir seine Arbeit gefällt. Es ist nicht so ganz in Ordnung, dass ich das tue. Seine Arbeit ist interessant. Er experimentiert mit simuliertem Leben im Computer. Ein ideales Experimentierfeld. Er kann alles ausprobieren. Rede ich mir vielleicht nur ein. Meine Arbeit ist ja auch nicht schlecht. Seht euch nach dem Verstecken um. Hier ist plötzlich die Hölle los. Heuler, Fresser, Parasiten. Überall. Komplizierter Organismus. Detaillierter Atlas, Körperbau. Wahrscheinlich organisch. Oh. ins Labyrinth. Heuler im Nord-Nordost. Ein gutes Versteck in Knoten 17-34A 15-21. Infoweide in Quadrant 24-14. Infoplankton in Quadrant 17-77. Pol! Infoplankton in Sektor 66B3. Weiter Heuler im Nord-Nordost. Sektor 44C5, erschöpfte Heuler in den Sektoren 13A 4 bis 22, 14B 12 bis 18. Heulerpopulation rückläufig. Meine Arbeit ist jedenfalls nützlich. Vielleicht ist sie sogar besser, als ich verdient habe. Ich mache etwas wieder ganz, das zerstört wurde. Aus Unachtsamkeit. Oder weil man es nicht besser wusste. Oder weil man nicht anders konnte. Es ist ja keine Frage von Schuld. Man tut die Dinge, so gut man sie kann. Hat man eine Entscheidung getroffen, muss man sie verantworten. Das ist nicht immer leicht. Vor allem, wenn man später bereut, was man getan hat. Meine Arbeit ist zwar nicht sehr spannend, aber ich bin selbstständig. Das wollte ich immer. Und allein, das wollte ich nie. Dein Vater, wenn er der Mann gewesen wäre, der er hätte sein können, wir wären mindestens zu dritt. Und ich wäre möglicherweise nicht ganz so selbstständig. Schon drehe ich mich wieder im Kreis. Moment, das Gehirn ruft. Dead man walking. Bin wieder da. Konnte nicht herausfinden, was da los ist. Musste abbrechen und neu starten. Das ist ein großer Vorteil bei Computern, weißt du? Wenn etwas falsch läuft, machst du einfach einen Neustart und fängst von vorne an. Was für ein Wort. Was für eine Chance. Ich wollte eigentlich etwas anderes erzählen. Von dem Mann. Dr. Smith. Er ist fanatisch. Er verfolgt sein Ziel gnadenlos. Ja, das wollte ich sagen. Ein Mann, der weiß, was er will. Ganz geheuer ist er mir nicht. Er erschafft Lebewesen im Computer. Je schneller, desto besser. 1000 Generationen in der Minute jagt er hindurch. Die Evolution im Sauseschritt. Einzelne Generationen oder gar einzelne Lebewesen interessieren ihn überhaupt nicht. In seiner Simulation sterben in jeder Sekunde 100.000 Geschöpfe. Er sieht ihnen zu, wie sie sich gegenseitig fressen, niedermetzeln, auslöschen. Es sind nur Computerprogramme. Keine wirklichen Kreaturen, es hat keine Konsequenzen. Was immer passiert, man kann wieder von vorne beginnen. Neustart, verstehst du? Was ist da los? Mr. Hale, sie hatten Angst. Schweine. Sie hatten Angst. Ich hatte Angst. Ich hatte das Messer. Sie haben nicht mehr geschrien. Liebes, es tut mir leid. Ich habe hier ein Problem, um das ich mich kümmern muss. Ich melde mich wieder. Du hast doch bisher keine Probleme gemacht. Wieso fängst du jetzt damit an? Du sollst doch nichts machen, was du in diesem Projekt nicht schon 1000 Mal gemacht hast. Ist doch alles Routine. Was ist das? Mr. Hill, Sie haben aufgehört zu schreien. Ich bin fortgelaufen. Ich hatte den blöden Schmuck. Ich saß im Auto. Ich sah ihre Augen vor mir. Ich sah ihre Angst. Ich hielt an und fuhr zurück. Ich weiß nicht wieso. Mr. Hill. Ich weiß nicht wieso. Sag mir, dass ich springe. Sag mir, dass das nicht wahr ist. Planet 2 ist wie ein Aquarium, hat er gesagt. Außerhalb können die Wesen nicht existieren. Sie können da nicht raus. Also können sie auch nicht in meine Daten rein. Und Planet 2 ist von der Amazon wieder runter. Ist wieder runter. So. Sie ist in dem gleichen Zustand wie vor dem Experiment. Die Software macht Probleme. Das ist zwar sehr ärgerlich, hat aber mit dem Experiment nichts zu tun. Mach, dass es so ist. Dead man walking. Ich sah ihre Angst. Ich hielt an und fuhr zurück. Ich weiß nicht wieso, Mr. Hill. Liebe Lorraine, ich muss dir etwas erzählen, auch wenn du davon nicht viel verstehen wirst. Ich muss meine Gedanken ordnen. Die Struktur hat sich verändert. Die Struktur des Gehirns. Obwohl das nicht sein kann. Es ist nur ein Haufen Daten, den ich pflege. Den ich lenken und organisieren muss. Tue ich nichts, passiert doch nichts. So muss es sein. Jetzt passiert aber doch etwas. Obwohl ich nichts tue. Und das kann nicht sein. Obwohl es so ist. Ich drehe mich im Kreis. Mr. Hill? Mr. Hill? Das Gehirn in diesem Computer verhält sich, als würde es denken. Oder ich werde verrückt, oder... Beides. Ich bin Wissenschaftlerin, keine Science-Fiction-Autorin. Ich darf nicht mal denken, dass dieses Gehirn sich verhält, als würde es denken. Wie sollte das auch gehen? Sie hatten Angst. Ich hatte Angst. Ja. Dr. Jacobs Realismus. Den Tatsachen ins Auge sehen. Was hast du gesagt? Sind Sie wach? Drecksau! Du solltest lieber versuchen, mich zu beruhigen. Ich bin es, der Angst haben muss. Du bist ja schon tot. Mr. Hill, Ihre Augen. Ich holte das Gewehr. Ich ging wieder ins Haus. Ich weiß nicht, warum. Sie lagen am Boden. Sie bluteten stark. Sie sahen mich an. Noch mehr Angst. Ich hielt den Lauf an ihrem blutigen Hals. Sie zuckten. Ihr Körper bäumte sich auf. Sie lagen ruhig da. Ihre Hinrichtung. Mr. Hill. Oh mein Gott. Arschloch. Arschloch, wieso wehrt sich das Arschloch? Ich hätte ihm nichts getan. Was passiert dort? Hast du noch nicht genug? Hören Sie mich. Wer ist da? Das passiert nicht wirklich. Verdammt, wer ist da? Hallo. Wer ist da? Sind Sie das? Wo bin ich? Sie waren tot. Lorraine? Es könnte sein, dass Computerdaten aus dem Planet-2-Experiment im Netzwerk des Gehirns aktiv waren. Synchrones Feuern von Neuronen nennen wir das. Denken. Einmal gestartet, läuft dieser Prozess weiter. Denken. Die Naturgesetze sind außer Kraft. In meinem Computer ist etwas Fremdes. Etwas anders als die Programme von Dr. Smith. Ich habe viel darüber nachgedacht, ob und wie ich dafür bestraft werde, was ich dir angetan habe. Ich habe furchtbare Dinge erwartet. Und als Wissenschaftlerin habe ich mich jedes Mal wieder beruhigt. Ich betrachte die Dinge vernünftig. Das kann ich gut. Bis kurz vor dem Einschlafen. Dann kommen die Dämonen, um mich anzuklagen. Weißt du, wenn ein Problem mit einem Neustart nicht behoben werden kann, löscht man das Programm und installiert es neu. Dann fängt man von vorn an, als sei nie etwas anderes gewesen. Aber man erinnert sich natürlich daran, dass da noch etwas war. Ich könnte das alles einfach löschen, dann ist es vorbei. Dann denkt dieses Gehirn nicht länger. Aber es wäre genau das, was ich schon einmal falsch gemacht habe. Dr. Smith? Ich wollte Ihnen längst zeigen, was sich in Planet 2 getan hat, seit es auf der Amazon gelaufen ist. Ich bin nicht sehr aufnahmefähig, fürchte ich. Ein anderes Mal vielleicht. Verstehe. Vielleicht sollten Sie es sich dennoch ansehen. Sie werden überrascht sein. Ihre wissenschaftliche Neugier wird Ihnen raten, die Amazon noch einmal zur Verfügung zu stellen. Ich glaube nicht. Es war nicht ganz korrekt, wissen Sie? Sehen Sie es sich erst einmal an. Dann reden wir darüber. Nein, ich denke, das werde ich lieber nicht tun. Ihr letztes Wort? Ich fürchte, ja. Mein letztes Wort. Ich hatte mehr von Ihnen erwartet. Ich dachte, Sie seien Wissenschaftlerin. Guten Tag, Dr. Friedman. Guten Tag. Dr. Friedman, guten Tag. Guten Tag, Dr. Jacobs. Eine fachliche Auseinandersetzung? Kann man so nennen? Scheint nicht sehr ergiebig verlaufen zu sein. Sie mögen ihn nicht, nicht wahr? Nein, das kann man nicht sagen. Er ist ein fähiger Wissenschaftler, aber kein sympathischer Mann. Hatte mal beste Chancen auf eine große Karriere. Was ist daraus geworden? Vertan. Hat schon in den 80er Jahren mit Computerviren experimentiert. Alle haben ihm gesagt, er soll vorsichtig sein, aber er schleuste sie ins Netz an. Aus Versehen, wie er vor Gericht sagte. Das war natürlich eine Lüge. Er hat das Risiko bewusst in Kauf genommen. Das Netz brach weltweit zusammen. Dass er überhaupt weitermachen kann, verdankt er dem Geheimdienst. Der ist bis heute an seiner Arbeit interessiert. Jedenfalls vermutet man, dass es der Geheimdienst ist. Irgendjemand hält seine schützende Hand über ihn. Irgendjemand mit viel Macht. Wenn es nur so geht. Kleiner Einbruch in Ihren superschnellen Rechner, verehrte Kollegin. Es ist Nacht, Sie sollten schlafen. Und die Amazon sollte frei sein. Großartig. Sie ist frei. Auf ins Archaikum. Und mit ein wenig Glück schaffen wir es bis ins Proterozoikum. Bis ins Proterozoikum. Oh Mann. Wünsch mir Glück. Planet. Local time is 11:43. All systems nominal. Was ist das? Das ist nicht fair! Oh, Scheiße. Das ist nicht fair! Was ist das? Ich werde büßen für das, was ich getan habe. Ich werde nicht wieder sterben. Ich werde büßen. Was ist das? Nicht sterben. Es wütet auf Planet 2 wie eine gewaltige Naturkatastrophe. Liebste Lorraine, mein Gehirn fährt Karussell. Hier im Leben definieren wir uns über den Körper. Geist und Körper sind immer vermischt. Bei diesem Gehirn ist es anders. Da ist nur der Geist. Und in meinem Kopf kreist unentwegt die Frage, ob das Leben ist. Der Geist ist das Bewusstsein und es spielt keine Rolle, ob es einen Körper hat. Denn der Geist ist das Ich. Und das Ich ist das Bewusstsein. Was ist auf der Amazon? Wieso kommen Sie hier ohne anzuklopfen herein? Keine Formalitäten. Was ist auf der Amazon? Was ist es? Ich muss es wissen. Gehen Sie bitte. Ich muss es wissen. Mit dem neuronalen Netz dieses Datenmannes ist etwas passiert. Als Planet 2 auf der Amazon lief. Ich weiß, dass es eine Sensation ist. Ich weiß noch nicht, wie sensationell es ist. Sie müssen es mir sagen. Ich möchte, dass Sie gehen. Hören Sie auf damit. Ich habe gestern Nacht Planet 2 auf die Amazon geladen und es entdeckt. Sie haben was? Verfluchen Sie mich später. Sagen Sie mir, was es ist. Ich habe nur Fragmente sichern können, bevor mein Rechner abstürzte. Verschwinden Sie hier. Dr. Jacobs. Ich habe ein paar Fragmente von dem, was sich auf der Amazon befindet. Allein die sind schon sensationell. Wenn da mehr ist, und ich bin sicher, dass da viel mehr ist, wäre es eine Katastrophe, wenn es in die falschen Hände gerät. Da ist es doch schon. Verschwinden Sie endlich. Mr. Hill, ich komme Sie besuchen. Ich hoffe... Sie haben nichts dagegen, Mr. Hill. Darf ich Sie ansprechen? Ich würde gerne für Sie beten, aber ich bin nicht sicher. Ich fürchte, ich bin nicht willkommen. Ja, so einfach ist das nicht, nicht wahr, Mr. Hill? Ein bisschen Reue. Ja, so einfach ist das nicht. Ich werde nicht wieder sterben. Ich werde büßen. Ihr Schanenblut. Wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr den künftigen Zorn werdet entrinnen? Was? Seht zu, bringt rechtschaffende Früchte der Buße. Wer seid ihr? Ihr vollstrecken die Strafe. Meine Strafe? Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wieder heil. Hey, wartet! Dieser Fluss dort drüben, ist das der Jordan? Lasst mir wenigstens ein Pferd da! Ja, komm her. So ist es gut. Es bewegt sich durchs Netz und begreift an einem Tag mehr, als der Mörder in seinem ganzen Leben gelernt hat. Er war ein dummer, verwahrloster Mensch. Jetzt ist es ein schnelles Gehirn. Wie ist es entstanden? Ich weiß es nicht. Dr. Smith, seit Jahren klagen Sie darüber, dass Ihre Ausstattung Ihnen nicht erlaubt, elektronische Lebensformen zu entwickeln, die über das Stadium von Bakterien hinausreichen. Dann kommen Sie mit einem Ergebnis, das wir in 200 Jahren erwarten und sagen, dass Sie nicht wissen, wie es zustande gekommen ist. Was meinen Sie damit? Ja. Ich habe es nicht entwickelt. Und ich kontrolliere es nicht. Wer hat es denn entwickelt? Es hat sich selbst entwickelt. Halten Sie mich nicht zum Narren! Nein, Mr. Baker, das tue ich nicht. Es hat sich selbst entwickelt. Und ich kann nicht nachvollziehen, wie es entstanden ist. Es redet nur mit Dr. Jacobs. Ja, dann soll Dr. Jacobs herkommen. Sie wird nicht einverstanden sein. Bringen Sie sie her! Nobelpreisträger. Alles Fleisch ist Gras. Und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Guten Tag, Dr. Jacobs. Guten Tag, Paul. Wer sind diese Reiter, die mich hergebracht haben? Weise Männer. Sie sehen eher aus, als kämen sie aus einem Videospiel. Ich glaube, sie haben sich verirrt. Sie reiten einfach in der Gegend herum und verwüsten das Land. Aber ich verstehe mich ganz gut mit ihnen. Sie waren plötzlich verschwunden. Ich habe sie gesucht. Jemand hat versucht, mich zu töten. Ich beschloss, vorzugehen. Sie sollten wieder zurückkommen. Ich kann Ihnen nicht trauen, Dr. Jacobs. Doch. Das können Sie. Wo wollen Sie denn hin? Niemand weiß, dass Sie wieder existieren. Ich könnte es jemandem sagen. Und dann? Sie sind zum Tode verurteilt. Man wird Sie jagen. Ich werde zurechtkommen, Dr. Jacobs. Das Pferd schenke ich Ihnen. Das kleine Mädchen wird sich darüber freuen. Welches Mädchen? Das kleine Mädchen in Ihrem Tagebuch. Was wissen Sie über mein Tagebuch? Es war in der Welt, in der ich aufgewacht bin. Wer war das Mädchen? Und wenn schon? Es ist mein Tagebuch. Wieso lesen Sie darin? Ich wusste nicht, was es ist. Ich habe alle Informationen kopiert, die dort waren. Sie haben alles kopiert? Für mein Gedächtnis. Wer war das Mädchen? Ich möchte, dass Sie es wieder aus Ihrem Gedächtnis löschen. Es gehört mir. Ich weiß nicht, wie ich Erinnerungen löschen kann. Ich kann es für Sie löschen. Das weiß ich, Dr. Jacobs. Deshalb bin ich fortgegangen. Sie können über mein Leben bestimmen. Sie könnten es sogar beenden. Wer war das Mädchen? Sie wurde nie geboren. Ich will darüber nicht sprechen. Entschuldigung. Wie ist es, mit Ihrer Tat zu leben? Entsetzlich. Ich will darüber nicht sprechen. Paul? Ja? Sie wäre jetzt 6 Jahre alt. Baker, Dr. Jacobs? Es gibt einige Fragen, die sich schnell zu hässlichen Problemen ausweiten könnten. Wir würden das gerne verhindern. Dazu brauchen wir Ihre Hilfe. Wir haben einige Fragmente von dem Ding. Wir hätten gerne alles. Einige Fragmente? Nicht sehr viel, sagt Dr. Smith, aber doch mehr, als er in den nächsten 15 Jahren an intelligenter Software aus seinen Experimenten herausholen würde. Verständlich, dass er gerne alles hätte. Wir auch. Bekommen wir es nicht, werden wir es vernichten. Er wird sich aufmachen, wieder das Haus der Bösen und wieder die Hilfe der Übeltäter. Denn Ägypten ist Mensch und nicht Gott. Und seine Rosse sind Frosch und nicht Eis. Guten Tag, Dr. Jacobs. Danke, dass Sie gekommen sind. Wo sind wir hier? In einem Behördenrechner. Nein. Man betrachtet Sie als Gefangene. Nein. Man wird Ihnen Fragen stellen und Sie sollten sie beantworten. Was für Fragen? Das weiß ich nicht. Bleiben Sie ruhig. Ihnen kann nichts passieren. Ja. Das reicht, Dr. Jacobs. Fangen Sie an, Holderman. Holderman, guten Tag. Ich möchte Sie über den Moment befragen, in dem Sie geweckt wurden. Können Sie ihn beschreiben? Erzählen Sie bitte von Anfang an. Wozu soll das gut sein? Ich stelle die Fragen, Sie antworten. Ist das ein Verhör? Sie sind kein freier Mann, Sie wurden wegen Mord verurteilt. Ist das ein Verhör? Ja. Ich will einen Anwalt. Es gibt keine Anwälte für Computerprogramme. So ist das. Was waren Ihre ersten Gedanken? Was hat es zu bedeuten, wenn Sie diesem Ding sagen, ihm kann nichts passieren? Und es sagt dann ja. Was waren Ihre ersten Gedanken? Ich hasse es, Ihnen zu drohen. Was waren Ihre ersten Gedanken? Mir wäre lieber, Sie würden freiwillig antworten. Was waren Ihre ersten Gedanken? Ich will es so sagen. Was waren Ihre ersten Gedanken? Denn da durch einen Menschen, der tot gekommen ist. So was kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Dieses Ding ist gefährlich. Darum bringen wir es unter unsere Kontrolle. Das ist Ihr Irrtum. Was waren Ihre ersten Gedanken? Was ist mein Irrtum? Es ist kein Ding. Was waren Ihre ersten Gedanken? Sie bringen es auch nicht unter Ihre Kontrolle. Bisher kommunizierte das Ding nur mit Ihnen. Was waren Ihre ersten Gedanken? Das ändern wir gerade. Wenn es uns nicht gelingt, werden wir es eliminieren müssen. Wir würden es aber viel lieber behalten. Was waren Ihre ersten Gedanken? Wenn Sie etwas von ihm wollen, Was waren Ihre ersten Gedanken? Müssen Sie ihn anders behandeln? Wir sprechen von einer künstlichen Intelligenz, von einem Computerprogramm. Oder von Auferstehung. In Ihrer Akte steht nicht, dass Sie religiös sind. Ich bin Wissenschaftlerin. Ich analysiere Fakten. Was waren Ihre ersten Gedanken? Wenn ich damit nicht weiterkomme, vergrößere ich das Einzugsgebiet der Informationen. Was waren Ihre ersten Gedanken? Einige interessante Gedanken fand ich in der Bibel. Tja, das machten Sie vorhin bereits klar. Es heißt dort auch, nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch, sondern ein anderes Fleisch haben die Menschen, ein anderes das Vieh, ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische, so auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Unverweslich. Interessant. Gleichgültig, wie wir es nennen. Auferstehung, Reanimierung, synchrones Feuern von Neuronen. Was immer dieses Gehirn denkt und entscheidet, ist menschlich. Nicht technisch. Was waren Ihre ersten Gedanken? So. Das akzeptiere ich nicht. Wir haben das Ding hier. Wir haben es vom Netz abgekoppelt, sobald es auf unserem Rechner war. Es ist gefangen. Was waren Ihre ersten Gedanken? Glauben Sie ernsthaft, Sie können ihn reinlegen? Ich wusste nicht, was er noch tun kann. Er ist nicht selbst gekommen. Was waren Ihre ersten Gedanken? Was? Er hat eine Kopie geschickt. Wie bitte? Was waren Ihre ersten Gedanken? Sie haben eine frühe Version. Kurz nachdem er aufgewacht ist, lange bevor er ins Netz aufbrach. Was waren Ihre ersten Gedanken? Einen dummen Paul. Aber selbst den werden Sie wie einen Menschen behandeln müssen, wenn Sie etwas von ihm wollen. Was waren Ihre ersten Gedanken? Meine liebe Lorraine, dein erster Schultag. Ich wäre stolz und aufgeregt, dich hinzubringen. Du mit der großen Schultüte im Arm und ohne jede Ahnung, was dich erwartet. Und ich den Kopf voller Gedanken, dass du bald lesen und schreiben kannst. Deine Eintrittskarte in die Welt des Wissens. Warum habe ich das alles damals nicht begriffen? Es tut mir so leid. Er hat diesen Rechner verlassen. Er hat einen Weg ins Netz gefunden. Dort existiert er jetzt und stellt für sie eine gewaltige Gefahr dar. Eine künstliche Intelligenz. Sie werden alles versuchen, um ihn zu vernichten. Denn sie werden feststellen, dass sie ihn nicht kontrollieren können. Er will frei sein, eine Chance nutzen. Sein Gehirn denkt und treibt ihn weiter. Wir haben keinen freien Willen. Wir gehorchen dem Takt unseres Gehirns und das ist gefangen in der Struktur der Gefühle. Bei ihm sind es Schuldgefühle. Er will wieder gut machen, was er getan hat, auch wenn das nicht möglich ist. Er wird es versuchen. Und er wird sich davon nicht abhalten lassen. Paul? Paul? Sind Sie das? Das ist mein Tagebuch. Entschuldigung. Sie dringen in meine Privatsphäre ein. Was ist daran entschuldbar? Ich möchte Sie etwas fragen. Dennoch verbiete ich Ihnen je wieder, in mein Tagebuch einzudringen. Ich will mit der Familie von Mr. Hill sprechen. Das ist keine gute Idee. Doch, ich denke schon. Wie wollen Sie ihnen erklären, wer Sie sind? Für diese Menschen sind Sie tot. Es wäre eine Katastrophe, wenn Sie es plötzlich nicht mehr wären. Sie würden Ihnen nur noch mehr Leid zufügen. Ich habe ein Zeitungsfoto von Mr. Hill gefunden. Man sieht die Einschussstelle unter dem Kinn. Ich habe quer nach oben geschossen, sein Gehirn aus dem Kopf. Kaliber 21, ich dachte, es war ein Schrotgewehr. Was wollen Sie mit dem Bild? Ich sammle alle Daten über ihn. Je mehr Daten, desto höher die Chance, ihn wiederherzustellen. Nein, Paul, das ist ein Irrtum. Der Tod ist endgültig. Ich dachte, Sie können mir dabei helfen. Es ist unmöglich. Ich muss etwas tun. Versuchen Sie, etwas über Ihre Kopie herauszufinden. Wir sollten wissen, was die vorhaben. Damit wir gegen die Ammoniter kämpfen. Aber Jephtha sprach zu den Ältesten von Gilead: Seid ihr es nicht, die mich hassen und aus meiner Familie ausgestoßen haben? Und nun kommt ihr zu mir, weil ihr in Bedrängnis seid? Können Sie Planet 2 so verändern, dass dort menschenähnliche Wesen existenzfähig sind? Bisher hatte ich nie genug Rechenleistung, auch nur Pflanzen entstehen zu lassen. Eine Umwelt, in der Menschen existieren können, benötigt eine komplexe Biosphäre. Wir reden nicht von Rechenleistung. Wir reden von der Möglichkeit, so etwas zu programmieren. Theoretisch ist es möglich. Es wird keine schöne Welt sein. Härteste Bedingungen, karge Nahrung, Kälte, kaum Vegetation. Und dann impfen Sie Planet 2 mit Kopien. Sir? Von dem Ding. Mehrere Kopien? So viele wie reinpassen. Sie werden sich gegenseitig bekämpfen. Es wird Krieg sein auf Planet 2. Dann haben wir uns verstanden. Da hinten ist ein Lager. Ich habe seit Tagen nichts gegessen. Hinter dem Felsen. Der hat sie auch entdeckt. Ich werde warten, bis er ein Lager erlegt hat und dann töte ich ihn. Hey, Fremder! Verschwinde von hier! Das ist mein Revier! Idiot! Verscheucht noch die Lager. Hey, was willst du? Was ist? Was willst du? Ich weiß es nicht, Mr. Becker. Es ist schon der achte Unbesiegbare, den ich in den letzten beiden Tagen tot aufgefunden habe. Sie sagten, diese Sorte könnte als Grundlage für die Züchtung der nächsten Generation verwendet werden. Ein Conqueror kann nur ein Conqueror besiegen. Sie enthaupten ihre Opfer. Solche Kadaver habe ich vorher nie gesehen. Das hier ist Ihre Welt, Dr. Smith. Verlieren Sie ja nicht den Überblick. Warten Sie! Sie können mich doch nicht hier lassen! Verdammt! So ein hinterhältiger Hund! Aber mit solchen Tricks war ja zu rechnen. Mit wem haben wir es schließlich zu tun hier, Mister? Das hier ist meine Welt! Ich habe sie geschaffen! Hey! Oh nein! Das kennst du nicht, nicht wahr? Das ist wie mein Vergleich. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Ja, schon gut. Den Sklaven sage, dass sie sich ihren Herren in allen Dingen unterordnen, ihnen gefällig sein, nicht widersprechen. Hör auf damit, ich will einen Augenblick Ruhe. Ich muss wieder einen umbringen. Sie sind nicht zu belehren. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Jetzt hör schon auf. Was habt ihr zu berichten? Ein fremder Mann irrt durch das Hochland. Er betrachtet die toten Krieger und steht ratlos daneben. Er hat Angst. Woher weißt du, dass er Angst hat? Wir bringen die Strafe. Wir wissen, wer Angst hat. Weißt du auch, was er fürchtet? Den Tod und sich selbst. So wie du. Findet einen Ort, an dem wir vor ihm sicher sind. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Es wird ihm nicht gelingen, denn das ist die Strafe, dass er wiederholen muss den Frevel, bis er erlöst wird. Gott sei Dank habe ich sie darauf programmiert, stets zu kämpfen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Kommen nicht darauf, dass sie ihre Gegner verfolgen können. Aber sie werden es schnell lernen. So lässt dieser verdammte Hund mich hier zurück. Was zum Teufel ist das? Hier gibt es keine Reiter. Hier gibt es nicht mal Pferde. Habe ich nie programmiert. Vielleicht ist das viel weniger meine Welt, als ich dachte. Ist es das? Bin ich euer Versuchskaninchen? Das intelligente Wild, das sie jagen sollen? Ihr verdammten Schweine! Ich muss hier raus. Ich muss von diesem verdammten Planeten runter. Liebste Lorraine, ich bin in Sorge. Paul hat sich seit Tagen nicht gemeldet und ich habe keine Möglichkeit, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Ich will nicht, dass ihm etwas zustößt und ich will wissen, was er macht. Schließlich ist er ein Mörder. War er ein Mörder? Das glaube ich nicht. Doch neigt eure Ohren her und kommt mit zu ihm. Hört, so werdet ihr leben. Guten Tag, Dr. Jacobs. Paul. Steigen Sie ab, wir müssen zu Fuß weiter. Ist das Planet 2? Ja. Wieso holen Sie mich hier? Psst. Mein Gott. Was sind das für Monster? Es gibt unterschiedliche Versionen mit vier Armen, mit Krallen, mit Schädelkanonen, Werfer, Nahkämpfer, Sensoriker, Gepanzerte. Und es gibt normale, die mit Spezialwaffen ausgerüstet ja, sind. Schon gut. Sie sind alle von der Kopie gezogen, die ich zum Verhör geschickt habe. Die Besten überleben in den Kämpfen, werden kopiert, wieder aufeinander gehetzt. Immer weiter. Oh mein Gott. Ich lebe in dem Tal dort drüben, am Rande dieser Ebene. Das Tal ist karg, sie finden dort nicht genug Nahrung, also betreten sie es nicht. Sie leben hier? Das ist der beste Ort, um nicht gefunden zu werden. Sie können sich doch überall verstecken oder eine Tarnung aufbauen. Wieso wählen Sie ausgerechnet diese Hölle? Ja, dort entsteht eine Armee. Eines Tages wird sie ausrücken, um mich zu suchen. Aber es ist nicht wirklich die Hölle dort drüben. Sehen Sie? Eine Burg. Eine Burg? Ja, meine Burg. Uneinnehmbar. Ein ideales Zuhause mit einem geheimen Weg ins Netz. Von dort holen wir allen Komfort. Wir? Wir. Was? Hallo! Oh nein. Mama. Oh nein. Mama. Lorraine? Mama. Der Netzmann von Michael Esser. Die Rollen und ihre Darsteller: Dr. Jacobs, Bettina Engelhardt. Dr. Smith, Christian Berkel. Paul, Martin Reinke. Mr. Baker, Hans-Peter Hallwachs, Graser und Heuler, Philipp Scheppmann, Reiter, Rolf Schult. Ferner Susanne Barth, Walter Spiske, Jan Nawrocki, Fanny Thewissen und Rainer Hagedorn. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Matthias Fischenich. Regieassistenz Tanja Linsen. Regie Walter Adler.